Morgens nach dem Aufwachen, mittags beim Essen, abends vorm Einschlafen. Die chinesische App WeChat begleitet Mi Kai über den ganzen Tag. Der 24-jährige Medizinstudent aus Peking ist einer von fast 800 Millionen Menschen in China, die WeChat nutzen. Ich nutze WeChat vor allem, um zu chatten. Es ist praktisch und komfortabel. Auch das Bezahlen geht damit ganz einfach. Kein Portemonnaie mehr, nur noch das Smartphone. (lacht) 2011 hat der chinesische Internetkonzern Tencent die App WeChat auf den Markt gebracht. Sie kombiniert Funktionen von Facebook, Twitter, Amazon und vielen anderen. WeChat ist eine Service-Plattform, die im chinesischen Alltag überall präsent ist. Alle Daten der fast 800 Millionen Nutzer laufen beim Internetgiganten Tencent auf. Die Organisation Amnesty International hat die 11 führenden Messaging-Dienste der Welt auf ihren Schutz der Privatsphäre hin überprüft. Tencent ist dabei mit 0 von 100 Punkten auf dem letzten Platz gelandet. Ein Problem, kritisiert Charles Mok. Er ist Abgeordneter und Internet-Experte aus Hongkong. Die Menschen in China nutzen intensiv die sozialen Medien, vor allem die chinesischen Plattformen wie WeChat oder Weibo. Und wir wissen alle, dass die großen Unternehmen voll und ganz mit dem chinesischen Staat kooperieren. Sie lassen die Behörden Inhalte zensieren, blockieren und löschen. Aufregung darüber, dass der chinesische Staat als eine Art digitaler Super Big Brother fungiert, gibt es in China kaum, sagt der kritische Medienwissenschaftler aus Hongkong, David Bandurski. What you don't hear in China is a discussion of data privacy. Es gibt in China keine Debatten über Datenschutz, so gut wie gar nicht. Dafür gibt es viele Gründe. Zum einen, weil Datenschutz den Bereich der Bürgerrechte betrifft. Bei diesen Fragen hat die Bevölkerung in China momentan gar nichts zu melden. Alles dreht sich um die großen Internetfirmen und natürlich um die politische Führung. Der chinesische Staat nutzt die vielen Daten, um ein sogenanntes Sozialkreditsystem einzuführen. Die Idee dahinter ist einfach. Der Staat sammelt so viele Daten wie möglich, trägt sie zusammen und wertet sie aus. Jeder Bürger bekommt ein Punktekonto und auf dieser Grundlage kann der Staat dann bestrafen oder auch belohnen. Big Data, I think, for China has this big promise. Für China bedeutet Big Data das große Versprechen, die eigene Bevölkerung zu beobachten und zu kontrollieren. Bei der Idee des Sozialkreditsystems geht es darum, Big Data nutzbar zu machen. Auch um bestimmte Probleme oder soziale Unzufriedenheit im Vorfeld zu erkennen und darauf vorbereitet zu sein. Es geht um den Versuch, den moralisch einwandfreien Menschen zu schaffen, mit einem System gesellschaftlicher Überwachung. Moralisch konformes Verhalten im Sinne der kommunistischen Partei wird belohnt, alles andere bestraft. Bis 2020 möchte China die Informationen über seine Bürger in einer Datenbank zusammenführen.